jetzt gibt's wieder Informationen bei Powerplay. Da gebe ich erstmal meinen eigenen Termin durch. Am Samstag, den 14. Mai, ist Schale 2000 in Appenweier. In der Schwarzwaldhalle, die dürfte ja jetzt inzwischen bekannt sein. Einlass ab 20 Uhr, Eintritt 8 Mark. Eine Woche später, da ist Pfingsten, da kommt gleich das Züngeln, da werden die Termine durchgesagt. Was den Sender anbelangt, da sind wir gerade umbauen der Antennen. Auch dürfte jetzt dann endlich die zusätzliche Endstufe kommen. Und dann geht's los. Tagsüber euer Radio, abends Powerplay. Schon ausgeschlafen? Dann seid ihr ja richtig fit für Pfingsten. Denn am Pfingsten veranstaltet Charlie die Wahnsinnsaktionen. Am Freitag, den 20. Mai, der Wahnsinns-Disco-Hexenkessel in Stollhofen im Festzelt. Am 21. und 22. Mai, bis Samstag und Sonntag, die große Wahnsinnssausne in Urlaufen in der Athletenhalle. Und zum Pfingstausklang der Überknaller. Das Wochenende beenden wir in Muggensturm in der Mehrzweckhalle. Der Wahnsinn mit Charlie 2000 on the road again. Also bis dann, Leute. Tschüss, bye bye und nicht einschlafen. Alles klar? Why call it? A rockabye baby in the treetop. When the wind blows. When the wind blows, Jack be nimble, Jack be quick, Jack jumps over the candlestick. He jumped so high up above, he landed in the cradle of love. A rockabye baby in the treetop. When the wind blows. When the wind blows, hi diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. And on the way down, she met a turtle dove, said, let's go rocking in the cradle of love. A rockabye baby in the treetop. When the wind blows. When the wind blows, Jack and Jill went up the hill to get a pail of water. Jack fell for Jill, gave her a show, they fell into the cradle of love. A rockabye baby in the treetop. When the wind blows, let's rock. when the wind blows. Das ist Rock'n'Roll bei Powerplay. Was man auch größte Gruppe Arabesk. Take me, don't break me, Attacke! Pick me up, it's Jack, you are the lady killer, the movie star. I'm the girl who won the prize to spend an evening by his side. The night is warm and the moon is full. I drink champagne in the swimming pool. It gives me sleep, but I have no fear. When I feel the tap and it's near, I say, take me, don't break me. Singing Stevens on the SM Rock and Roll Show. Immer noch Berlin. Radio Power Play. Jeder Mensch hat so seine Schwächen, doch das ist ja kein Verbrechen. Wer ist schon ein Superman, der alles weiß und alles kann? Beim Skat muss ich leider passen, oh Mann, da könnte ich nicht verfassen. Alkohol mag ich nicht und Opern langweilt mich, doch finde darauf kommt's auch gar nicht an. Ich sage mir, zwei Dinge braucht der Mann. Girls und Rock'n'Roll sind das Größte für mich. Mein Leben ohne sie wäre fürchterlich. Ich bin so verliebt, dem häng ich zu. Girls und Rock'n'Roll sind wie Donner und Blitz. Wie aus Eis und Himmel, da treffen sie dich. Carol, Josephine, Marie, Marie. Oh, die vergisst man nie. Girls und Rock'n'Roll sind das Größte für mich. Mein Leben ohne sie wäre fürchterlich. Susie, Sally, Jenny, Mary. Mädchen sind beim Rock'n'Roll der Clou. Viele Männer haben eine Freundin. Meine Frau weiß, dass ich ihr träume. Mach ich mal einen Seitensprung, nimmt sie mir das nicht rum. Und meine Girls gibt es nie Debatten, die gibt's nur auf alten Platten. Denn jeder Rock'n'Roll King hatte seine Königin. Ich schalte jeden Tag die Jukebox an. We'll be right back. Das war der King, Elvis Presley. Powerplay Spezial. Hey, hey, hey. More. Capelli strani, gambe lunghe, un incedere come nessuna. Davanti a me e te sei chi è la ricetta ma timida tu sei. Fanta-Mango, Fanta-Mango, gibt's über das Meer. Trink eins, zwei, drei und die Südsee kommt da. Fanta-Mango, gibt's über das Meer. Auch schon probiert? Die neue Fanta-Mango? Da wo es Fanta gibt. Fanta-Mango. Stars in my eyes. Here am I, looking for you, wondering why do I feel so blue. Das war Cliff Richard. Dreaming. Every night and every day, 24 hours, power play. Saturday night, Star 22. We ring the funky sound for you. We leave the beat from the disco. We want the sound from San Francisco. The radio on Saturday. The power comes from power play. Power play. Power play. Out of time. Yeah, yeah. So to party, me. Party, party, party. lullabies and melodies revealed. And deep despair on lonely nights, he knows just how you feel. The slyest rhymes, the sharpest suits, and miracles made real. Like a bird in the night, on a hot sweet night, you know you're right just to hold her tight. Schon festgestellt? Hier ist wieder der Mixloop bei Powerplay. Und da gibt es wieder jede Menge Remixe aller On Top Hits. Triple the music and more variety. voice in my head, I'm attacking the illusion about the stopping just in that. Tonight. Lady O, aber waren wir das? Und hier geht's ran. Disco Action. Status quo. Status quo. Jetzt ist dann gleich wieder Umspulpause nachher. 6 Minuten lang. Ist ja alles super gut, ne? Powerblazer, Dankeschön. Dankeschön. Enough. Now wait. Hold that thing. Don't you ever stop. Don't you ever stop. Check my bass on the right side. Check my bass on the left side. So party people in the house. Check it out. Hier ist Radio Powerplay. Yeah, 106,8 MHz. I wanna get into it, man, you know. Cause I can do it in the mix. Check it out. Check my bass. Check my bass. Check it out. Ja, ganz neuer Song von Jelly, Jelly oder so ähnlich. So, aufgepasst, jetzt gibt's ein ganz neues Jingle hier und dann erkläre ich euch warum. Come on!

Tschüss. ESP. Radio. Was soll das? Hörst du nochmal Powerplay? Werden Sie jetzt fragen. Das hat Folgendes auf sich. Also so, im Sinne der gewachsenen Traditionen, Straßburg, Baden-Baden und Ottenau Kreis, haben wir beschlossen, tagsüber Euroradio zu machen. Auf der gleichen Frequenz wie Powerplay. Und abends geht es schon ab 19 Uhr mit Powerplay weiter. Ja, Euroradio. Ab 1992 europäischer Binnenmarkt. Das ist doch eine Aufgabe für uns alle. Euroradio möchte den Gedanken Europas und des europäischen Binnenmarktes vermitteln und vertiefen. some underfacts. Alles klar. Hier ist Power Play. Incorporated Audio Radio. Hey, hey.